1. Wer sich von anderen absondert, strebt nach seinen eigenen Wünschen und lehnt sich gegen jede vernünftige Überlegung auf. 2. Ein Narr hat kein Interesse an Einsicht, sondern möchte lediglich sein eigenen Gedanken und Meinungen kunden. 3. Wo immer ein gottloser Mensch auftritt, folgen im Verachtung und Schande, die zu seiner Erniedrigung führen. 4. Die wird eins Menschen können wie tief gewasser sein, vergleichbar einem sprudelnden Bach oder einer Quelle der Weisheit, die Reihe und Bedeutung sind. 5. Es ist wohlflick, im Gericht für den schuldigen Party zu ergreifen und somit dem Gerechten sein Recht zu verweigen. 6. Die Äußerungen eins Narren provozieren oft Streitigkeiten und sein Wort können gewalttätige Reaktionen hervorrufen. 7. Der Mund eins Narren führt zu seinem eigenen Untergang, da sein unbedachten Wort zu einer Falle für sein Leben werden können. 8. Die Wort eins Verliander sind verführerisch wie kostlich Speisen, die tief in das in ihr eins Menschen eindringen und dort Schaden anrichten können. 9. Wer sein Arbeit nachlässig verrichtet, verholt sich nicht anders als jemand, der mutwillig zerstört. 10. Der Name des Herrn ist wie ein sicherer Turm, in den der Gerecht flieht, dort Schutz und Geborgenheit zu finden. 11. Der Reichtum eins wohlhabenden Menschen erscheint ihm wie ein befestigt Stadt oder ein Hochmauer, die ihm Sicherheit und Schutz bieten soll. 12. Dem Fall eins Menschen get oft Hochmut voraus, waren demut als Voraussetzung für wahre Gilt. 13. Wer antwortet, bever a wohlstandig zu chort hat, offenbart damit sein Torheit und sieht Schande auf sich. 14. Der menschlich Geist kann Krankheit und Lied ertragen, doch ein zerschlagenes Gemüt ist kaum zu ertragen und schwach die Widerstandsfähigkeit erheblich. 15. Ein verstandiges Herz strebt nach Erkenntnis, und das oder Wesen ist stets darauf bedacht, wissen zu erlangen. 16. Ein wohlüberlegtes Geschenk kann einem Menschen Türen öffnen und im Zugang zu einflussreichen Persönlichkeiten verschaffen. 17. Dergenage, der zu sein Sash vorbringt, scheint im Recht zu sein, bis der Gegner erscheint und sein Argumente kritisch hinterfragt. 18. Das Los kann Streitigkeiten binden und selbst machtige Parteien voneinander trennen, indem es ein endgültige Entscheidung herbeiführt. 19. Ein verletzter Bruder kann unwissenlicher sein als ein befestigt Stadt, und ein solcher Konflikt ist so schwer zu überwinden wie die Regel eins Palasts. 20. Ein Mensch wird von den Ergebnissen seiner Wort und dem Ertrag seiner Äußerungen gesättigt, was die Konsequenzen seiner Kommunikation verdeutlicht. 21. Die Zunge besitzt die Markt über Leben und Tod, wer es ihr jedoch weiser einsetzt und kontrolliert, wird positive Ergebnisse ernten. 22. Wer ein Ehefrau findet, hat etwas Wertvolles entdeckt und erlangt damit die Gunst des Herrn. 23. Der Arm spricht oft flehentlich und bittet Hilf, waren der Reiche im meist MIT Hart und der Blennung begegnet. 24. Ein Übermaßen Bekanntschaften kann leicht zum Verderben führen, denn es gibt es Freund, die loyaler und anhänglicher sind als ein leiblicher Bruder.